Die Zerstörung von Troja von Vergil, übertragen von Friedrich von Schiller. Freie Übersetzung des zweiten Buchs der Aeneide. Still war's, und jedes Ohr hing an Aeneens Munde, der also anhub vom erhabnen Fühl. O Königin, du wächst der alten Wunde unnennbar schmerzliches Gefühl. Von Trojas kläglichem Geschick verlangst du Kunde, wie durch der Griechen Hand die Tränenwerte fiel. Die Drangsal alle soll ich offenbaren, die ich gesehen und meistens selbst erfahren. Wer selbst ein Myrmidon und Kampfgenoss des grausamen Ulyss erzählte tränenlos, und schon entflieht die feuchte Nacht, es laden zum Schlaf die niedergehenden Plejaden. Doch treibt dich so gewaltige Begier, der Teukrer letzten Kampf und mein Geschick zu hören. Sei's denn, wie sehr auch die Erinnerung mir die Seele schaudernd mag empören. Der Griechenfürsten, aufgerieben vom langen Krieg, vom Glück zurückgetrieben, erbauen endlich durch Minervens Kunst ein Ross aus Fichtenholz, zum Berge aufgerichtet, beglückte Wiederkehr, wie ihre List erdichtet, dadurch zu fliehen von der Göttergunst. Der Kern der Tapfersten birgt sich in dem Gebäude, und Waffen sind sein Eingeweide. Die Insel Tenedos ist aller Welt bekannt, von Priams Stadt getrennt durch wen'ge Meilen, an Gütern reich, solange Troja stand, jetzt ein verräterischer Strand, wo im Vorüberzug die Kaufmannsschiffe weilen. Dort birgt der Griechen Heer sich auf verlassenem Sand. Wir wähnen es auf ewig abgezogen und mit des Windes Hauch Mycenen zugeflogen. Alsbald spannt von dem langen Harme die ganze Stadt der Teukrier sich los, heraus stürzt alles Volk in frohem Jubelschwarme, das Lager zu besehen, aus dem sein Leiden floß. Dort, heißt es, wüteten der Myrmidonen Arme, hier schwang Achill das schreckliche Geschoss, dort lag der Schiffe zahlenlos Gedränge, hier tobete das Handgemenge. Mit Staunen weilt der überraschte Blick beim Wunderbau des ungeheuren Rosses. Thymöt, sei's böser Wille, sei's Geschick, wünscht es im innern Raum des Schlosses, doch bang vor dem versteckten Feind rät Capys an, und wer es redlich meint, den schlimmen Fund im Meer dem Feuer zu vertrauen, wo nicht, doch erst sein Innres zu beschauen. Die Stimmen schwankten noch in ungewissem Streite, als ihn der Priester des Neptun vernahm. Laokoon mit mächtigem Geleite von Pergams Turm erhitzt herunterkam. »Rast ihr, Dardanier?« ruft er voll banger Sorgen. »Unglückliche, ihr glaubt, die Feinde seien geflohen? Ein griechisches Geschenk und kein Betrug verborgen? So schlecht kennt ihr Laertens Sohn? Wenn in dem Rosse nicht versteckte Feinde lauern, so droht es sonst Verderben unsern Mauern, so ist es aufgetürmt, die Stadt zu überblicken, so sollen sich die Mauern bücken vor seinem stürzenden Gewicht, so ist's ein anderer von ihren tausend Ränken, der hier sich birgt. Trojaner, trauet nicht, die Griechen fürchte ich und doppelt, wenn sie schenken. Dies sagend, treibt er den gewaltgen Speer mit starken Kräften in des Rosses Lende. Es schüttert durch, und weit umher antworten dumpf die vollgestopften Wände. Und hätte nicht das Schicksal ihm gewährt, nicht eines Gottes Macht umnebelt seine Sinne, jetzt hätte den Betrug sein Eisen aufgestört, noch stünde Ilium und Pergams feste Zinne. Indessen wird durch eine Schar von Hirten die Hände auf dem Rücken zugeschnürt, mit lärmendem Geschrei ein Jüngling hergeführt. Der Jüngling spielte den Verirrten und bot freiwillig sich den Banden dar, durch falsche Botschaft Troja zu verderben. Mit dreister Stirn, gefasst auf jegliche Gefahr und gleich bereit zum Lügen oder Sterben. Ihn zu betrachten, sammelt und um die wilde Jugend sich aus Ilium, wetteifernd, höhnt mit herbem Spotte den eingebrachten Fang, die rachbegierge Rotte, und wehrlos bloßgestellt so vieler Feinde grimm, fliegt er mit ängstlich scheuem Blicke die Reihen durch. Jetzt, Königin, vernimm aus einer Freveltat der Griechen ganze Tücke. Weh, ruft er aus, wo öffnet sich ein Port, wo tut ein Meer sich auf, mich zu empfangen, wo bleibt mir Elenden ein Zufluchtsort? Dem Schwert der Griechen kaum entgangen, seh ich der Troja Hass nach meinem Blut verlangen. Schnell umgestimmt von diesem Wort, legt sich der wilde Sturm der Scharen, und man ermahnt ihn, fortzufahren. Wes Stamm er sei, was ihn hieher gebracht, ihm Lebenshoffnung ließ, selbst in des Feindes Macht, soll er bekennen. Furcht und Angst verschwanden, was es auch sei, ruft er, dir, König, sei's gestanden, empfange den Beweis von Sinons Redlichkeit. Ich leugne nicht, zum Volk der Griechen zu gehören, hat mein Verhängnis gleich dem Elend mich geweiht, zum Lügner soll es nimmer mich entehren. Trug das Gerücht vielleicht den Namen und die Taten des großen Palamed zu deinem Ohr, der, boshaft angeklagt, weil er den Krieg missraten, sein Leben durch der Griechen Spruch verlor, den sie im Grabe schmerzlich jetzt beklagen, mit diesem hat, er ist mir anverwandt seit dieses Krieges ersten Tagen, der dürft'ge Vater mich nach Asien gesandt. Solange Palamed der Herrschaft sich erfreute und in dem Rat der Könige mitsaß, stand ich geehrt und glücklich ihm zur Seite. Doch das verging, als ihn Ulyssens Hass, wer kennt den Schwätzer nicht, dem Orkus übergeben, da floß in Trauer hin mein unbemerktes Leben, und der verhaltenen Rache Schmerz zernagte still mein wundes Herz. Weh mir, daß ich sie nicht verschwieg, zu laut zu seinem Rächer mich erklärte, wenn einst ein Gott aus diesem Krieg siegreiche Heimkehr mir gewährte. Mit eitler Rede weckt ich schweren Groll, seitdem ermüdete, mir Feinde zu erwecken, Ulysses nicht und wußte rachevoll mit immer neuen Ränken mich zu schrecken. Auch ruht er nimmermehr bis Kalchas, doch warum mit widrigem Bericht fruchtlos die Zeit verlieren. Verurteilt alle, die ihn führen, der Name Grieche schon in Ilium wohl an, so wirkt mich ohne Schonen. Das wird dem Ithaka willkommene Botschaft sein, das wird die Söhne Atreus hoch erfreuen, und herrlich werden sie's euch lohnen. Ohn Ahnung des Betrugs, der aus dem Griechen spricht, steigt unsere Neugier, ihm den Aufschluss abzufragen, und er mit schlau verstelltem Zagen vollendet so den täuschenden Bericht. Oft, spricht er, war der Wunsch lebendig bei dem Heere, der langen Kriegesnot sich endlich zu entziehn, von Troja heimlich zu entfliehn, o daß es doch geschehen wäre. Stets hinderten die frohe Wiederkehr der raue Süd und das empörte Meer. Dies Ross von Fichtenholz stand längst schon aufgetürmet, als vom Orkan gepeitscht die finstre Luft gestürmet. Verlegen sendet man zuletzt Eurypylos zu fragen an des Schicksals Throne nach Delphi zu Latonens Sohne. Der kommt zurück mit diesem traurigen Schluss. Mit Blut erkauftet ihr die Heerfahrt von den Winden, und eine Jungfrau fiel an Deliens Altar. Mit Blut allein könnt ihr den Rückweg finden, ein Grieche bringe sich zum Todesopfer dar. Eiskalte Angst durchlief die zitternden Gebeine, als in dem Lager diese Post erklang, und jedes Auge fragte bang, wen wohl der Zorn der Gottheit meine. Jetzt riss Ulyss mit lärmendem Geschrei den Seher Kalchas in des Heeres Mitte und dringt in ihn mit ungestümer Bitte zu sagen, wessen Haupt zum Tod bezeichnet sei. Schon ließen viele mich mit ahnungsvollem Grauen des Schalks verruchten Plan und mein Verderben schauen. 10 Tage schließt der Priester schlau sich ein, um keinen aus dem Volk dem Untergang zu weihn. Zuletzt, als kann der dem Beredten flehn, Ulyssens nicht mehr widerstehn, lässt er geschickt den Namen sich entreißen und zeichnet mich dem Mörder Eisen. Man stimmt ihm bei, und froh sieht jeder die Gefahr, die alle gleich bedroht, auf einen abgeleitet. Der Unglückstag ist da, die Binde schmückt mein Haar, man streut das Mehl, das Opfer ist bereitet. Ja, da entriss ich mich dem Tod, zerbrach die Bande und harrete des Nachts in eines Sumpfes Rohr, bis die Armee, wenn sie zum Vaterlande vielleicht sich eingeschifft, vom Ufer sich verlor. Nie werd ich, ach, die Heimat mehr begrüßen, nie Vater, Kinder mehr in diese Arme schließen, und mein Entrinnen rächt vielleicht die Wut der Danaer an diesem teuren Blut. Und nun bei allen himmlischen Dämonen, die in des Herzens tiefste Falten sehn, wenn Treu und Glaube noch auf Erden irgend wohnen, lass so viel Leiden dir zu Herzen gehn, hab du Erbarmen mit dem Unglücksvollen, der, was er nicht verschuldete, erfuhr. Wir sehen jammernd seine Tränen rollen, es siegt in uns die Stimme der Natur. Sogleich lässt Priamus der Hände Band ihm lösen und spricht ihm Trost mit milden Worten ein. Du bist, spricht er, ein Danaer gewesen, wer du auch seist, hinfort wirst du der unsre sein. Und jetzt lass Wahrheit mich auf meine Fragen hören. Warum, wozu das ungeheure Ross, wer gab es an, warum so riesengroß, zu welchem Brauch, sprich, welchem Gott zu ehren? Er sprach's, und jener Bösewicht gewandt in jeder List, Pelasger im Betrügen hebt Himmel an die losgebundne Hand. Dich ruft er, ew'ges Licht, dich, Rächer aller Lügen, dich, Opferherd, dem ich durch Flucht entrann, dich, frevelhafter Stahl, den Mordbegier auf mich zückte, dich, priesterliches Band, das meine Schläfe schmückte, euch ruf ich jetzt zu Zeugen an. Von jeder Pflicht, die mich an Griechen band, erklär ich mich auf ewig losgezählet. Für Sinon gibt's hinfort kein Vaterland. Ich mache laut, was ihre List verhehlet. Gedenke du nur deines Wortes, Fürst, und schone Troja, den, der Rettung dir geschenket. Ist's anders wahr, was du jetzt hören wirst und wert, dass man es überdenket. Von jeher barg im Krieg mit Ilium Minervens Schutz der Myrmidonen Schwäche, doch seit Olys der Schalk und Diomed der Freche der Göttin Bild aus ihrem Heiligtum zu reißen sich erkühnt, die Hüter zu durchbohren der Jungfrau Stirne selbst mit mordbefleckter Hand, verwegen zu berühren, schwand der Griechen Glück dahin, ging ihre Kraft verloren. Auf immer war Athenens Gunst entwichen, bald zeigte sich in fürchterlichen Erscheinungen der Göttin Strafgericht. Kaum steht das Bild im Lager still, so blitzen die offenen Augen und die Glieder schwitzen, und dreimal scheint entsetzliches Gesicht die Göttin sich vom Boden zu erheben und Schild und Lanze schütternd zu erbeben. Ein Gott gebeut jetzt durch des Sehers Mund auf schneller Flucht die Heimat zu gewinnen, denn nimmer fallen durch der Griechen Bund, so spricht das Schicksal, Pergams feste Zinnen, sie hätten denn aufs Neu der Heimatstrand berührt, in wiederholter Feier die Götter zu befragen, zum alten Heiligtum das Bild zurückgetragen, das sie auf krummen Schiffen weggeführt. Jetzt zwar sind sie nach Argos heimgefahren, doch führt sie Kalchas bald mit neuen Kriegerscharen und Göttern furchtbarer zurück. Dies Ross ward aufgetürmt, den Zorn der Pallas zu versöhnen, und nicht umsonst seht ihr's so riesengroß. Es sollte der Koloss das enge Tor verhöhnen, nie sollt euch der Besitz des Wunderbilds erfreuen, nie sollt es eurer Stadt den alten Schutz erneun. Denn wagtet ihr's, Minervens Heiligtum mit frevler Händen zu versehren, so traf der Göttin Fluch ganz Ilium, möcht ihn ein Gott auf ihrer Häupter kehren. Doch hättet ihr mit eigner Hand dies Ross in eure Stadt gezogen, so wälzte Asien zu uns des Krieges Wogen und weh dann über Griechenland. von dieser lügenschlau gewebten Banden ward unser redlich Herz umstrickt, der Zweifel wird in jeder Brust erstickt, die dem Thydiden männlich widerstanden, die der thessalische Achill nicht zwang, nicht zehnjährige Kriegeslasten, nicht das Gewühl von tausend Masten, weint ein Betrüger in den Untergang. Jetzt aber stellt sich den entsetzten Blicken ein unerwartet schrecklich Schauspiel dar. Es stand, den Opferpfarren zu zerstücken, Laokoon am festlichen Altar. Da kam, mir bebt die Zung, es auszudrücken, von Tenedos ein grässlich Schlangenpaar, den Schweif gerollt in fürchterlichen Bogen, dahergeschwommen auf den stillen Wogen. Die Brüste steigen aus dem Wellenbade, hoch aus den Wassern steigt der Kämme blut'ge Glut, und nachgeschleift in ungeheurem Rade netzt sich der lange Rücken in der Flut. Laut rauschend schäumt es unter ihrem Pfade, im blut'gen Auge flammt des Hungers Wut, am Rachen wetzend zischend sich die Zungen, so kommen sie ans Land gesprungen. Der bloße Anblick bleicht schon alle Wangen, und auseinander flieht die furchtentseelte Schar. Der feilgerade Schuss der Schlangen erwählt sich nur den Priester am Altar. Der Knaben zitternd Paar sieht man sich schnell umwinden, den ersten Hunger stillt der Söhne Blut, der unglückseligen Gebeine schwinden dahin von ihres Bisses Wut. Zum Beistand schwingt der Vater sein Geschoss, doch in dem Augenblick ergreifen die Ungeheuer ihn selbst, er steht bewegungslos, geklemmt von ihres Leibes Reifen. Zwei Ringe sieht man sie um seinen Hals und noch zwei andere schnell um Brust und Hüfte stricken, und furchtbar überragen sie ihn doch mit ihren hohen Hälsen und Genicken. Der Knoten furchtbares Gewinde gewaltsam zu zerreißen, strengt der arme Kraft sich an, des Geifers Schaum besprengt und schwarzes Gift die priesterliche Binde, des Schmerzens Höllenqual durchdringt der Wolken Schoß mit berstendem Geheule. So brüllt der Stier, wenn er, gefehlt vom Beile und blutend, dem Altar entspringt. Die Drachen bringt ein blitzgeschwinder Schuss zum Heiligtum der furchtbaren Tritonide. Dort legen sie sich zu der Göttin Fuß, beschirmt vom weiten Umkreis der Ägide. Entsetzen bleibt in jeder Brust zurück, gerechte Büßung heißt Laokoons Geschick. Der frech und kühn, das Heilige und Heere, verletzt mit frevelhaftem Speere. Zum Tempel ruft das Volk mit dem geweihten Bilde und flehet an der Göttin milde. Sogleich strengt jeder Arm sich an, die Mauer wird geteilt, die Stadt ist aufgetan, und auf der Walze künstlichen Wogen rollt es dahin, von Strängen fortgezogen. Verderben trächtig schwanger mit dem Blitz der Waffen rollt's in Priams Königssitz. Und hoch beglückt, den Strang berührt zu haben, der es bewegt, begleiten Jungfrauen und Knaben mit heil'gen Liedern die verehrte Last. O meine Vaterstadt, so reich an Siegeskronen, O heilges Land, wo so viel Götter thronen, in deiner Mitte steht der fürchterliche Gast. Viermal hat es am Eingang stillgehalten, und viermal klang das Erz in seines Bauches Falten. Uns warnt es nicht, von wütender Begierde verblendet, setzen wir die unglückschwangere Bürde beim Tempel ab. Apolls Orakel spricht weissagend aus Kassandrens Munde, es spricht von Trojas letzter Stunde. Wir glauben selbst der Gottheit nicht. Von festlich grünem Laub muß jeder Tempel wehen, und morgen ist's um uns geschehen. Indessen wandelt sich des Himmels Bogen, und Nacht stürzt auf des Meeres Wogen. Mit breitem Schatten hüllt sie Land und Hain und den Betrug der Myrmidonen ein. An Trojas Mauern fängt es an zu schweigen, der Schlummer spannt die müden Glieder los, da naht den Mond allein zum stillen Zeugen der Griechenflotte sich von Tenedos. Geleitet von dem Feuerbrande, der aus dem königlichen Schiffe blitzt, dringt sie hinan zum wohlbekannten Strande, und von der Götter Grimm beschützt, eröffnet sie nun still den Bauch der Fichte. Gehorsam gibt das aufgetane Ross die Krieger von sich, die sein Leib verschloß, und hoch erfreut entspringen sie zum Lichte. Herab am Seile gleiten schnell die Fürsten Tessandros, Sthenelus, Machaon, Akamas, ihm folgt mit Blicken, die nach Blute dürsten, Ulys, Neoptolem, drauf Thoas, Menelas, zuletzt Epeus, der das Ross gefügt. Sie stürzen in die Stadt, die Wein und Schlaf besiegt. Die Wachen wirkt ihr Stahl, indes schon die Genossen durchs Tor eindringend zu den Fürsten stoßen. Schon neigte aus der Götterhand des ersten Schlummers Wohltat sich hernieder und schloß mit süßem Zauberband die kummerschweren Augenlider. Da sah ich Hektors Schattenbild im Traumgesichte mir erscheinen, in tiefe Trauer eingehüllt, ergossen in ein lautes Weinen. So wie ihn einst durch des Kamanders Feld des rauen Siegers Zweigespann gerissen, von blut'gem Staub geschwärzt und mit durchbohrten Füßen, ihr Götter, wie von Schmach entstellt. Der Hektor nicht mehr, der, gleich einem Gotte in des Peliden Rüstung heimgekehrt, den Feuerbrand von der Trojaner Herd geschleudert hatte in der Griechen Flotte, den Bart befleckt, der Locken schönes Wallen, gehemmt von blut'gem Leime stand er da, den Leib besät mit jenen Wunden allen, die Trojas Mauer ihn empfangen sah. Den hohen Schatten zu besprechen gebietet mir des Herzens feurger Drang. Die Wange brennt von heißen Tränenbächen und von den Lippen flieht der Trauerklang. O Trojas Hoffnung, die uns nie betrogen, o du, nachdem das Herz geschmachtet hat, o sei willkommen, Licht der Vaterstadt. Warum und wo hast du so lang verzogen, So viele Kämpfe mussten wir bestehen, von so viel Not und Herzensangst ermatten, so viel geliebte Leichname bestatten, eh dich die Freunde wiedersehen. O sprich, und welcher Frevel durft es wagen, der Augen sonnenheitern Schein mit Blut und Staub unwürdig zu entweihn? Was sollen diese Wundenmäler sagen? Doch keinen Laut verlor der Geist, des Fragers eitle Neugier zu vergnügen, bis unter tief geholten Odemzügen ein schweres Ach der Zunge Band durchreißt. Fort, Göttin Sohn, fort, fort aus diesem Brand, die Mauern sind in Feindes Hand, die stolze Troja stürzt von ihren Höhen. Genug, genug ist für das Vaterland, genug für Priams Thron geschehen. Wär's eines Mannes tapfre Hand, die Trojas letztes Schicksal wendet, so hätt es dieser Arm vollendet. Die Heiligtümer sind dir übergeben, nimm zu Gefährten sie auf deiner flücht'gen Bahn. Für sie wirst du ein neues Ilium erheben, nach langer Irrfahrt auf dem Ozean. Er spricht's und holt in schneller Eile mir vom Altar mit eigner Hand der mächt'gen Vesta heil'ge Säule, den Priesterschmuck, den ew'gen Feuerbrand. Und draußen hört man schon ein tausendstimmig Heulen mit wachsendem Getön, die bangen Lüfte teilen. Es dringt der Waffen eisernes Gebrause bis zu Anschießens meines Vaters Hause, das hinter Bäumen einsam sich verlor. Es donnert aus dem Schlummer mich empor, den höchsten Standort wähl ich mir im Hause und stehe da mit offnem Ohr. So fallen Feuerflammen ins Getreide, gejagt vom Wind, so stürzt der Wetterbach sich rauschend nieder von des Berges Heide. Zertreten liegt, soweit er Bahn sich brach, der Schweiß der Rinder und des Schnitters Freude, und umgerissene Wälder stürzen nach. Es horcht der Hirt unwissend, wo es dröhne, vom fernen Fels verwundert dem Getöne. Jetzt lag es kund und aufgetan, wie Danaer auf Treu und Glauben halten. Das Truggeweb sieht man jetzt schrecklich sich entfalten. Schon liegt, besiegt vom prasselnden Vulkan, Deiphobos erhabne Burg im Staube, schon wird Ukalegons ihr Nachbar ihm zum Raube, und des sigäischen Sundes Flut scheint wieder von des Feuers Glut. Von lautem Kriegsgeschrei erzittern jetzt die Zinnen und schrecklich schmettert des Achaiers Horn. Sinnlos bewaffne ich mich. Bewaffnet, was beginnen? Ein Heer zusammen schnell treibt mich der edle Zorn und mit der Freunde Schar die Feste zu gewinnen. Verzweiflung selbst ist des Entschlusses Sporn. Will, ruf ich aus, das Schicksal mit uns enden, so stirbt sich's schön die Waffen in den Händen. Indem seh ich, entflohn der Feinde Pfeilen, den Priester des Apoll bei mir vorübereilen, die überwundenen Götter in der Hand, am Arm den kleinen Sohn, flieht er betäubt zum Strand. Halt, rief ich, o halt an, mich zu belehren, mein Panthos, was beschließt das zürnende Geschick? Welch festes Schloss wird uns noch Schutz gewähren? da gibt er seufzend mir zurück. Der Tage letzter ist vorhanden gekommen, ist die unabwendbar böse Zeit. Einst gab es Teukra, Troja hat gestanden und seines Ruhmes Schimmer strahlte weit. Der grimme Zeus gab alles dem Argeier, der waltet jetzt in der entflammten Stadt, Bewaffnete ergießt das Ungeheuer und Sinon schürt die Glut frohlockend seiner Tat. Und durch die zweifach offenen Tore wogen schon Tausende und Tausende einher, als aus dem räumigen Mycene nie gezogen. Es stehen andre mit gestrecktem Speer, mordlustig hingepflanzt auf engen Wegen, des Eisens Blitz starrt jeder Brust entgegen, kaum tun die ersten Wachen Widerstand und wagen das Gefecht mit ungewisser Hand. Von diesen Reden feurig aufgefordert und fortgezogen, von der Göttermacht flieg ich dahin, wo's höher, heller lodert. Der Donner stürzender Paläste kracht, wo vom Geschrei und vom Geklirr der Eisen die Luft erbebt, wohin die Furien mich reißen. Der günst'ge Mond gibt mir den trefflichen Epyt und Ripheus Stärke zu Begleitern mit. Dumas und Hypanis beseelen gleiche Triebe, auch Mygdons Sohn Coröbus folgt dem Zug, den für Kassandra die unsel'ge Liebe verhängnisvoll zu Trojas Ende trug. Dem Vater seiner Braut bracht er hilfreiche Scharen und glaubte nicht dem warnungsvollen Laut, nicht den verkündigten Gefahren im Mund der gottbeseelten Braut. Wohlan, beginn ich zu der kampfbegier'gen Jugend, ihr Herzen jetzt umsonst voll Heldentugend gewichen sind, ihr seht's aus allen ihren Sitzen die Götter, welche Troja schützen. Treibt euch der Mut, dem kühnen Führer nachzugehen, kommt, der entflammten Troja beizustehen, kommt mit mir, kommt und fechtend endigt euer Leben. Besiegte rettet nichts als Rettung aufzugeben. Entflammet durch dies Wort ist ihres Eifers Glut und Wölfen gleich, die durch den Nebel spürend schleichen, herausgestachelt von des Hungers Wut mit trocknem Gaum, erwartet von der Brut, geht's zum gewissen Tod durch Schwerter und durch Leichen. Der hohlen Nacht furchtbare Schatten streichen rings durch die Straßen. Unser kühner Mut verschmäht, aus Trojas Mitte zu entweichen. O Nacht des Grauens, welcher Mund spricht deine Schrecken aus, die Todesnot der meinen? Wer macht die Opfer, die du wirktest, kund? Wo nehm ich Tränen her, sie zu beweinen? Sie fällt, die hohe Stadt, seit grauem Altertum gewohnt, zu herrschen und zu siegen, auf Straßen schwellen, selbst im Heiligtum der Götter sieht man toten Körper liegen. Doch glaube nicht, daß nur trojanisch Blut der Nächte schrecklichste getrunken. Auch meines Volks erstorbner Mut glimmt auf in manchem Heldenfunken, und dann fließt auch des Siegers Blut. Der Angst, der Qual, des Jammers Stimmen spalten des Hörers Ohr, wo nur das Auge ruht, des Todes schrecklich wechselnde Gestalten. Von Feinden warf zuerst mit einer großen Schar Androgeas sich uns entgegen. Sein Irrtum stellt in uns der Freunde Heer ihm dar. Auf, Brüder, eilt, ruft er, woher so spät ihr trägen? Die andern tragen schon das ganze Pergam fort. Ihr habt erst jetzt den Schiffen euch entrissen. Kaum endigt er, so sagt ihm ein verdächtig Wort, das Feindeshaufen ihn umschließen. Sein Fuß erstarrt und auf den Lippen stirbt die Stimme, so zittert wer, in Dornen tief versteckt, die Natter unverhofft mit rauem Fußtritt weckt. Ihr blauer Hals schwillt an, mit giftgem Grimme knirscht sie empor, und bleich flieht er zurück. So wendet bei geschärftem Blick Androgeas erschrocken um. Wir dringen in seine dichte Schar, es mischen sich die Klingen. In Troja fremd und halb von Furcht entseelt, erliegen sie unserm Arm. Den Anfang krönt das Glück. Auf, Freunde, ruft erhitzt von diesen ersten Siegen, Coroebus voll von Mut. Es zeigt uns das Geschick in diesem Zufall selbst den Weg zum Leben. Vertauscht den Schild, den Griechenhelm aufs Haupt, List oder Kraft, was wäre Feinden nicht erlaubt? Die Toten werden Waffen geben. Er spricht's, und schleunig weht auf seinem Haupt des fremden Helmes Busch, Androgeas geraubt. Er eilt des Schildes Zierde zu vertauschen und lässt ein griechisch Schwert von seinen Hüften rauschen. Ihm folgt die ganze Jugend und umhängt sich schnell die frisch gemachte Beute. So stürzen wir mit Danaern vermengt, doch ohne unsern Gott zum Streite. Begünstigt von der blinden Nacht gelingt uns manche heiße Schlacht und mancher Grieche fällt von unsern Streichen. Schon fliehen sie scharenweis dem drohenden Geschick, am sichern Bord der Schiffe zu entweichen. Bis in des Rosses Bauch scheucht sie die Furcht zurück. Ach, niemand schmeichle sich im Dünkel großer Taten, der Götter Gnade zu entraten. Was zeigt sich uns? Selbst an Tritoniens Altar erkühnt man sich, Kassandra zu ergreifen. Wir sehen mit aufgelöstem Haar die Tochter Priams aus dem Tempel schleifen. Zum tauben Himmel fleht ihr glühend Angesicht, denn ach, die Fessel klemmt der Jungfrau zarte Hände. Coroebus Wahnsinn trägt es nicht, er sucht im Schlachtgewühl ein Heldenende. Ihm stürzt in dicht geschlossenen Gliedern die ganze Schar der Freunde nach. Doch ach, von unsern eignen Brüdern kommt hier vom höchsten Tempeldach ein mördrisch Pfeilgewölk auf uns herabgeflogen, des Federbusches fremde Zier, der Schilde Zeichen, welche wir verwechselt, hatte sie betrogen. Die Priesterin uns abzuringen, verraten hat uns längst der Sterbenden Geschrei, umstürmt uns der Dolopen Schar. Es dringen mit Ajax die Atriden selbst herbei. So, wenn im Sturme sich die Winde heulend schlagen, der wilde Süd des Nordes raue Macht, der mut'ge Ost auf Titans raschem Wagen, es rauscht des Meeres Grund, des Waldes Eiche kracht. Jetzt sehen wir noch zu ganzen Heeren, die unserer Waffen glücklicher Betrug vor kurzem noch im finstern Dunkel schlug, von ihrer Flucht zurückkehren. Ihr schneller Blick erkennt in dunkler Schlacht des Helmes Licht, der Schilde falsche Zeichen. Jetzt muß der Augenwahn dem Klang der Stimmen weichen, jetzt siegt des Feindes Übermacht. Es fällt zuerst von Peneleus durchstochen Korybos an Tritoniens Altar. Es fällt, der das Gesetz der Tugend nie gebrochen, rief Zeus, der Redlichste, den Ilium gebar. Die Götter richteten nicht so, von Freundesstreichen liegt Hypanias, liegt Dymas hingestreckt. Und kann der Priesterschmuck, der dich, O Panthus, deckt, kann selbst dein schuldlos Herz die himmlischen erweichen? Bezeugt mir's, Trojas heil'ge Trümmer, du Flammengrab, das meine Stadt verschlang, dass ich an jenem Schreckenstage nimmer mich feig entzogen des Gefechtes drang. Und war's mein Los, an jenem Tag zu enden, dass ich's verdient mit meinen Würgerhänden. Jetzt wich ich der Gewalt, mir folgt für alter Lass Iphyt und schwer von Wunden Pelias. Zu Priams Burg ruft uns der Stimmen lautster Hall, als raste nirgends sonst der streitenden Gedränge, nicht durch ganz Ilium der waffenwilder Schall. Erblick ich hier ein fürchterlich Gemenge des Andrangs ungestüm, ergrimmten Widerstand. Den Feind seh ich die hohen Dächer stürmen und mit der Schilde dicht geschlossenem Band sich furchtbar vor den Eingang türmen. Ich sehe Leitern an die Mauern legen, entschlossen klimmt der trotzge Sieger nach. Die Linke hält den Schild der Pfeile Sturm entgegen, fest klammert sich die Rechte an das Dach. Beschäftigt ist mein Volk, die Türme abzutragen, und mit den Trümmern wird der Stürmende bedroht. Die letzte Zuflucht ihrer Not, wenn alles, alles fehlgeschlagen. Herabgestürzt seh ich die übergoldten Zinnen, Denkmäler alter königlicher Pracht. Mit bloßem Schwert wird jeder Weg nach innen von einer dichten Schar Dardanier bewacht. Ein frischer Mut lebt auf in unsern Seelen, der schwer bedrängten Burg des Königs beizustehen, mit Stärke Stärke zu vermählen und der besiegten Mut mit streitend zu erhöhen. Noch führten zum Palast der Menge unbekannt geheime abgelegne Türen, durch deren nie entdecktes Band die Zimmer ineinander sich verlieren. Oft hatte, frei von des Gefolges Zwang, Andromacha in Trojas schönen Tagen auf diesem unbemerkten Gang zum frohen Ahn den Enkel hingetragen. Mich bringt er jetzt zum höchsten Dach hinauf, von wo die Teukrier mit segenleeren Händen verlorne Pfeile niedersenden. Zum gähen Turm verfolg ich meinen Lauf, der übers Dach empor zum Sternenhimmel schreitet. Ganz Ilium liegt vor mir ausgebreitet, der feindlichen Gezelte ganzes Heer, das ganze Schiff bedeckte Meer. Von Tod umringt zerreißen wir voll Mut der Decke schon gewichne Fugen und schleudern sie auf der Achiverflut mitsamt den Pfeilern, die sie trugen, herunterstürzen sie mit donnerndem Gekrach und weh den Stürmenden, die sich darunter stellten, doch frische Krieger dringen nach, der Streit brennt fort und alle Waffen gelten. Als wollt er jeden Feind zermalmen, pflanzt Pyrrhus sich im Glanz der Rüstung vor das Tor, der Schlange gleich, genährt von bösen Halmen, die Gift geschwollen schlief im eisbedeckten Moor, und neu verjüngt jetzt von sich streift die Schale, den glatten Leib im Reif zusammenringt, sich mit erhabner Brust aufbäumt zum Sonnenstrahle und dreier Zungenblitz im Munde schwingt. Dicht an ihm steht der hohe Periphas, nächst dem Automedon, Achillens Wagenwender. Es drängt sich Skyros Jugend an den Pass, und nach dem Giebel fliegen Feuerbränder. Vom Angel haut er selbst das erzbeschlagne Tor, und alle Bänder stürzt des Beiles Schwung zugrunde. Leicht wird das Holz durchbohrt, das seinen Schirm verlor, und weit geöffnet klafft des Tores Wunde. Des innern Hauses weiter Hof, die Schar der Troier, die den Eingang hüten, der alten Könige geheimste Säle, bieten dem überraschten Blick sich dar, und aus den innersten Gemächern dringet der Männer Schrein, der Weiber jammernd ach, die ganze Wölbung hallt das Klanggeheule nach, das in den Wolken wieder klinget. Man sieht der Mütter Heer die weite Burg durchschweifen, zum letzten Lebewohl die Säulen noch umgreifen und küssen den empfindungslosen Stein. Ganz mit des Vaters Trotz bricht Pyrrhus schon herein, ihn hält kein Schloss, die Türe liegt in Trümmern, vom Widder eingerannt, Gewalt macht Bahn, Tod ist der erste Gruß, so fluten sie heran, von Waffen rauscht's in allen Zimmern. So wütet nicht der hochgeschwollne Bach, der schäumend seinen Damm durchbrach, der Felsenkerkerwand mit wildem Grimm durchhauen. Er stürzt ins Feld mit trüber Wogenkraft, der Herdenschar auf den ertränkten Auen wird mit den Hürden fortgerafft. Ich selbst sah, mocht im Blick, den Achilliden am Eingang stehn und bei ihm die Atriden. Ich sah auch Hekuba, sah ihre 100 Töchter, sah Priam selbst an den Altar gestreckt, den Vater blühender Geschlechter, noch mit dem Blut der Opfer frisch befleckt. Es tritt der Feind die Saat von 50 Ehen, der Enkel schöner Hoffnung in den Staub, die goldne Säule stürzt, behangen mit Trophäen, und was dem Brand entging, das wird des Bürgers Raub. Mitleidig, Fürstin, wirst du fragen, wie König Priam seine Tage schloss? So wisse denn, kaum hört er Trojens Stunde schlagen und sah den Feind, der durch die Pforten sich ergoß, so eilt er, sich den Panzer anzuschnallen, der die entwöhnten Glieder niederzog, umhängt das Schwert, das längst der Scheide nicht entflog, und stürzt zur Schlacht, als Fürst zu fallen. Es stieg in des Palastes mittlerm Raume ein hoher Altar in des Äthers Plan. Ihn fächelte von einem alten Lorbeerbaume die nachbarliche Kühlung an. Gleich scheuen Tauben, die das donnerschwüle Wetter zusammentrieb, lag dorten Hekuba mit allen Töchtern kniend da und schloss in ihren Arm die unerweichten Götter. Jetzt sah sie den Gemahl, bereit zur Gegenwehr, im jugendlichen Schmuck der Waffen sich bewegen. Unglücklicher, wohin? Ruft sie ihm bang entgegen. Was für ein Wahnsinn reichte dir den Speer? Und wäre selbst mein Hektor noch zugegen, jetzt helfen Schwert und Lanzen uns nicht mehr. Hieher tritt, dieses Heiligtum schützt alle, wo nicht, vermählt uns doch im Falle. Sie sprach's und zog ihn zu sich hin und ließ im Priesterstuhl den Greis sich niedersetzen. Da kam, von Pyrrhus mörderischem Spieß durchbohrt, sein Sohn Polyd, bluttriefend voll Entsetzen, der Feindehaufen durch den weiten Bogengang dahergerannt. Sein Blick sucht in der öden Leere der weiten Zimmerschutz, den schon gewissen Fang verfolgt Neoptolem mit mordbegiergem Speere. Schon hascht ihn sein furchtbarer Arm, und über ihm sieht schon den Stahl der Vater schweben. Noch flieht er bis zu Priams Fuß, und warm entquillt in Strömen Bluts das junge Leben. Nicht länger schweigt das Vaterherz, obgleich verurteilt von des Mörders Grimme, erhebt er fürchterlich des Zornes Donnerstimme und heult in diese Worte seinen Schmerz. Für diese Freveltat, für diesen bittern Hohn, für dies verfluchenswürdige Erkühnen, wenn noch Gerechtigkeit wohnt auf der Götter Thron, erwarte dich, wie solche Taten ihn verdienen, dich ungeheuer ein grausenvoller Lohn, dich, der mit verruchtem Bubenstücke, mit dem erwürgten lieben Sohn gefoltert hat die väterlichen Blicke. So wahrlich hielt's mit seinem Feinde nicht Achill, den du zum Vater dir gelogen. Es ehrte mit errötendem Gesicht der Held mein Alter und der Liebe Pflicht, als ich zu ihm ein Flehender gezogen. Er weigerte mir Hektors Leichnam nicht, des toten Feier würdig zu begehen, und ließ mich Troja wiedersehen. Mit diesen Worten schleudert er den Schaft, der ohne Klang der schwachen Hand enteilet und, aufgefangen von des Gegners Kraft, des Schildes Spitze kaum zerteilet. Geh denn, erwidert Pyrrhus ihm voll Hohn, sag dem Achill, wie sehr ihn meine Taten schänden. Verklage dort den tiefgesunkenen Sohn, jetzt aber stirb von meinen Händen. Er reißt den Zitternden dies sagend zum Altare, der noch vom Blut des Kindes raucht, faßt mit der linken Hand die silbergrauen Haare, indes die rechte tief sich in den Busen taucht. So endigt Priamos, sein Aug sah Troja brennen, die über Asien den Zepter ausgestreckt. Jetzt ein gigantischer Rumpf am Meeresstrand entdeckt, es fehlt das Haupt und niemand kann ihn nennen. Jetzt wird zum ersten Mal von Furcht mein Herz erfüllt, des alten Königs letztes Blassen weckt mir des eignen teuren Vaters Bild, zeigt mir mein Haus im Schutt, Gemahlin, Kind verlassen. Ich spähe ringsum, wer mir folgen kann. Ach, matt vom Streit sind alle längst verschwunden, hier hatten sie vom Turm den kühnen Sprung getan, dort in den Flammen ihren Tod gefunden. So war ich denn der einzig Übrige von allen, als meinem Blick, der durch die Gegend fleugt, des Brandes heller Schein in Vestas Tempelhallen die Tochter Tyndars sprachlos sitzend zeigt. Der Griechen Furie, der Phrygier Verderben, bang durch des Gatten strenges Strafgericht, bang durch der Teukrier gerechte Wut zu sterben, barg sie im Heiligtum ihr bleiches Angesicht. Mein Zorn entbrennt, es reißt mich hin, sie zu durchbohren, zu rächen, mein zerstörtes Vaterland. Was? Troja setzte sie in Brand und zöge prangend ein in Lacedämons Toren, die Teukrer hinter sich in sklavischem Gewand. Sie sähe Gatten, Kinder, Eltern, Vaterland. Sie dürfte mit das Siegesfest begehen? Nein, das wird nimmermehr geschehen. Mag sein, daß des gestraften Weibes Blut des Mannes Schwert entehrt, den leichten Sieger schändet, genug, ich sättige der Rache heiße Glut, der Frevel wird gestraft, gerecht der Freunde Blut und eine Schuldige dem Orkus zugesendet. So sprach aus mir des eiteln Grimmes Wut, als plötzlich schön, wie sie sich nimmer mir gezeiget, der Mutter Glanzgestalt sich zu mir neiget. Ganz Göttin, ganz umflossen von dem Lichte, worin sie steht vor Jovis Angesichte, durchschimmerte ihr Glanz die Dunkelheit. Von welcher Wut, mein Sohn, von welcher Wunde entbrennt dein Herz? Ertönt's von ihrem Rosenmunde, in dem ihr Arm zu stehen mir gebeut. Wohin mit diesen wütenden Gebärden? Was soll aus deiner Mutter werden? Du willst nicht lieber sehen, ob dein Askan noch lebt, wo du des Vaters graues Haupt verlassen, in welchen Nöten jetzt dein Weib Kreusa schwebt, die der Achaier Schwärme rings umfassen, längst ohne mich ein Raub des Feuers oder Schwerts, nicht die spartanische Helena lass büßen, nicht Paris klage an, da, zürne himmelwärts, die Götter sind's, die Trojas Fall beschließen. Blick auf, der Nebel sei zerstreut, der noch mit Finsternis dein sterblich Aug umhüllet, doch werde streng von dir erfüllet, was deine Mutter dir gebeut. Du siehst, wie Qualm und Rauch in schwarzen Fluten steiget, siehst Schutt auf Schutt und Stein auf Stein gehäuft. Das ist Neptun, der Trojas Feste schleift und mit dem Dreizack ihre Mauern beuget. Am Skäertor siehst du Saturnia, die Unbarmherzige, in rauem Eisen blinken, siehst von den Schiffen sie stets neue Feinde winken. Auf Pergams Turm siehst du Tritonia, in ihrer Hand der Gorgo Schrecknis blitzen. Du siehst, o fliehe, fliehe, teurer Sohn, des Himmels König selbst auf Idas düsterm Thron, den Feinden Kräfte leihn, die himmlischen erhitzen. Gib auf die eitle Gegenwehr, o säume nicht, noch zeitig zu entrinnen, noch unverletzt wirst du dein Haus gewinnen, ich bin mit dir. Sie sprach's, und Nacht war um mich her, und mir erschienen mit des Grimmes Falten der hohen Götter feindliche Gestalten, Verwüstung, Einsturz, Grausen um und um, in Asche sank vor mir ganz Ilium. So, wenn der Pflüger Schar auf hoher Bergesheide der Äxte mörderische Schneide auf den bejahrten Stamm der wilden Esche zückt. Sie mocht erzürnt herab, die schwanke Krone nickt, erschüttert rauscht der dicht belaubte Wipfel, bis von der wunden Macht besiegt sie ächzend sich herunterwiegt und sich zermalmend wälzt von des Gebirges Gipfel. Jetzt eil ich fort durch Flammen, Schwert und Leichen, führt unbeschädigt mich ein Gott, es weichen die Lanzen vor mir aus, das Feuer macht mir Bahn, schon hab ich mich zur Wohnung durchgeschlagen, mit dem verehrten Vater fang ich an, ihn will ich rettend erst auf das Gebirge tragen. Umsonst bestürmt ihn seines Sohnes Flehn, mit Troja will er untergehen. Ihr andern, ruft er aus, in deren festen Brüsten der Jugend üppige Gesundheit glüht, spart euch für bessere Tage, flieht. Was mir von Zeus bestimmt, des Lebens Rest zu fristen, so war er Gott genug, den Flammen selbst zum Hohn ein Haus mir zu verleihen. Genug, daß einmal schon dies graue Haupt den Fall Dardaniens betrauert, genug, daß es ihn einmal überdauert. So will ich es. Jetzt, Kinder, nehmt den letzten Abschied von Anschießen. Den Weg zum Tode find ich selbst, es schämt der Feind sich nicht, mein Blut mitleidig zu vergießen. Er zieht mich aus, gleich viel, begraben oder nicht. Die Götter hassen mich, wozu noch länger tragen des siechen Lebens lastendes Gewicht an Taten leer, seitdem mich Jovis Blitz geschlagen. Er sprach's, und unbeweglich blieb er stehn. Ihn beugt nicht unser heißes Drängen, nicht seines Enkels, nicht Kreusens Händeringen, nicht unserer Tränenmacht, die strömend zu ihm flehn, durch solchen Trotz doch nicht den Tod herbeizurufen, nicht uns, uns alle, mit in seinen Fall zu ziehen. Er bleibt auf seinem Nein und weicht nicht von den Stufen. Aufs Neu muß ich dem Tod entgegenfliehen. Denn, Götter, welche Wahl ward mir gegeben? Dich, Vater, ließ ich fliehend hinter mir. Solch grausames Begehren kam von dir. Ist's Jovis Schluss, soll nichts die Heimat überleben. Beharrest du darauf, dass uns derselbe Tod vereinige, wohlan. Der Wunsch ist zu erhören. Schon naht von Priams Blut und seines Sohnes Rot, Neoptolem bereit, der Opferzahl zu mehren. Und darum führtest du durch Schwert und Feuer, erhabne Mutter, deinen Sohn? Ich soll den Feind auch hier noch wüten sehen, soll alles, was mir teuer und teuer ist, in einem Fall vereint, an seinem Speere sich verbluten sehen? O Waffen, Waffen her! Der letzte Tag bricht an, lasst uns aufs Neu dem Feinde stehen. Nicht ungerochen stirbt, wer männlich fechten kann. Sogleich gürt ich das Schwert mir um den Leib und in des Schildes Griff muß ich die linke fügen. So geht's zum Tor. Ach, Hier seh ich mein teures Weib, den Kleinen zu mir neigend, vor mir liegen. Zum Tod gehst du, ruft sie, so nimm auch uns mit fort. Doch hoffst du Rettung noch von deinen Heldenarmen, so bleib und schütze diesen Ort. Was wird aus uns, wer wird der deinen sich erbarmen? So ruft sie heulend und erfüllt das ganze Haus mit ihren Schmerzen, als unverhofft, da wir den kleinen Iulus Herzen dem überraschten Blick ein Wunder sich enthüllt. Sieh, von des Knaben Scheitel quillt hellleuchtend eine Feuerflocke, sie wächst, indem sie niederfällt, und mild durchkräuselt sie die unversehrte Locke. Schnell schütteln wir sie weg und eilen für Askan besorgt, die heil'ge Glut mit Wasser zu ersticken. Anchises aber streckt die Hände Himmel an und dankt hinauf mit freudehellen Blicken. Jetzt endlich, großer Zeus, sind wir erhört. O blick, wenn anders Bitten dich bewegen, mit Huld auf uns herab, und sind wir's wert, verleih uns Schutz, bekräft'ge diesen Segen. Er spricht es, und zur Linken kracht ein lauter Donnerschlag. In schönem Strahlenbogen kommt durch die weit erhellte Nacht ein funkelndes Gestirn geflogen. In unserm Zenit stieg es auf und zog die Silberfurche hin nach Idas Triften, den Weg uns zeigend, den es flog. Die ganze Gegend raucht von Schwefeldüften. Von dieser Zeichenmacht besiegt, rafft sich Anchises auf und betet zu dem Sterne. Fort, ruft er, fort, die Zeit ist kostbar, fliegt, führt mich von dannen, sei's auch noch so ferne. Euch, Götter, die dies Zeichen uns gesandt, vertrau ich dieses Kind, vertrau ich diese beiden. In eurer Obhut steht das Vaterland. Jetzt komm, mein Sohn, ich folge dir mit Freuden. Und lauter, immer lauter hört man schon des Brandes nahe Feuerflammen krachen. Auf, Vater, ruf ich, auf! Ich trage dich den Schwachen, leicht drückt des Vaters teure Last den Sohn. Was nun auch kommen mag, wir teilen Tod und Leben, die Hand will ich dem Kleinen geben. In ein'ger Ferne folgt Kreuser still, ihr Knechte merkt, was ich verkünden will. Gleich vor der Stadt steht ihr an einem Felsenhange, den ein verlassener Ceres-Tempel schmückt, daneben ein Zypressenbaum, seit lange mit Andacht von den Vätern angeblickt. Dort treffen wir uns in verschiedenen Scharen. Du, Vater, wirst die Heiligtümer wahren. Wie dürfte sie, noch nicht genetzt von frischer Flut, berühren diese Hand voll Blut? Sogleich wird ein Gewand den Schultern umgehangen, vom Rücken wallt noch eine Löwenhaut. Ich neige mich, die Last des Vaters zu empfangen, der Rechten wird mein Iulus anvertraut, der neben mir mit kürzern Schritten eilet und hinter unserm Rücken weilet, zu hintergehen den lauernden Verdacht kreuzend Schritt, so fliehen wir durch die Nacht. Wie oft auch sonst im wildesten Gemenge der Schlacht mein Busen unerschüttert blieb, wie wenig mir der Feinde furchtbarstes Gedränge die Röte von den Wangen trieb. Jetzt machte jeder Laut mich beben, mich schauerte vor jedes Lüftchens Zug, besorgt für des Begleiters Leben, bang für die Bürde, die ich trug. Schon sehn wir uns mit raschen Schritten unfern dem Tore, frei von Feindsgewalt, als ein Geräusch von Menschentritten in die erschrocknen Ohren schallt, und nahe hinter uns im Dunkeln sah meines Vaters Schrecken Schilde funkeln und blank geschliffene Helme glühn. »Sie sind's«, ruft er, »o lass uns eilends fliehn. Noch heute weiß ich nicht, welch feindliches Geschick den Mut mir nahm, die Sinne mir verwirrte in diesem unglücksvollen Augenblick. In unwegsame Gegenden verirrte mein Fuß. Ach, hielt ein Gott Kreuzen mir zurück, verlor sie sich auf unbekannten Pfaden, blieb sie ermattet stehn? Ich hab es nie erraten, verschwunden war sie ewig meinem Blick. Und erst als am bezeichneten Altar versammelt waren alle Seelen, ward ich den schrecklichen Verlust gewahr, sah ich von allen sie allein uns fehlen. Wen im Olymp schallt nicht mein blutend Herz, wen klagt mein Grimm nicht an auf Tellus weitem Runde? Was war mir gegen diesen Schmerz des Reiches Fall und Trojas letzte Stunde? In der Gefährten treuer Hand verlass ich Iulus und Anschießen und unserer Götter heil'ges Pfand. Im Tal wird ihnen Zuflucht angewiesen. Ich selber wende mit dem blanken Stahl zur Stadt zurück. Gelt's auch, ganz Troja zu durchspähen. Mein Schloss steht fest, der Schrecken ganze Zahl und jegliche Gefahr von Neuem zu bestehen. Erst eilig nach dem Tor, das Rettung uns gewährt, und meiner dritte Spur muß mir den Rückweg zeigen. Mir graut bei jedem Schritt, es schreckt mich selbst das Schweigen, vielleicht, dass sie zur Wohnung umgekehrt, drum eil ich hin, was dort mich auch bedrohe. Hier herrscht bereits der Feind, vom Wind gegeißelt, wen die Flammen schon bis an des Giebels Höhn, zum Himmel schlägt die fürchterliche Lohe. Des Königs Burg wird jetzt aufs Neu von mir besucht. Hier hüten Phönix und Ulyss, von allen Achaiern auserwählt in den geräum'gen Hallen, wo Junos Freiheit ist, des blut'gen Raubes Frucht. Hier seh ich unter Trojas reichen Schätzen, dem Feuer abgejagt, der Tempel goldne Zier. In langen Reihen gelagert seh ich hier der Mütter bleiches Heer, die Kinder voll Entsetzen. Kühn ließ ich durch die totenstille Nacht verlorne Mühe, der Stimme Klang erschallen, ließ durch ganz Ilium den teuren Namen hallen. In eitem Suchen hab ich Stunden hingebracht, als ein Gesicht, der ähnlich, die ich misse, nur größer von Gestalt, als sie im Leben war, dahertritt durch die Finsternisse. Mir graut's, der Atem stockt, zu Berge steigt mein Haar. Warum ruft es mich an, mit Suchen dich ermüden? Wozu, geliebtester Gemahl, des langen Forschens undankbare Qual? Kreuzens Schicksal hat ein Gott entschieden. Nie, nie wirst du auf deinem irren Pfad von deiner Gattin dich begleitet sehen. Dagegen setzt sich Jovis Rat, der droben herrscht in des Olympus Höhen. Ein Flüchtling wirst du lang den Wogen dich vertrauen, bis dein geduld'ger Mut Hesperien erringt, durch dessen segenvoller Auen der Lütsche Tiberstrom die stillen Fluten schlingt. Dir winkt an seinen lachenden Gestaden ein Thron und einer Königstochter Hand. Drum höre auf, in Tränen dich zu baden um das zerrissene Liebesband. Ich werde nicht der Griechenstädte steigen, nicht jubeln sehen, der stolzen Vaterland, nicht vor den Griechinnen die Sklavenknie beugen, ich, Dardans Enkelin, der Venus anverwandt, es hält bei Priams umgestürztem Throne der götterhohe Mutter mich zurück. Leb wohl! Dich grüßt mein letzter Blick, leb wohl und liebe mich in unserm teuren Sohne. Auf meiner Zunge schwebt noch manches Wort, noch manchen Laut will ich von ihren Lippen saugen. In dünne Lüfte war sie fort, ihr folgen weinend meine Augen. Dreimal will ich in ihre Arme fliehen, dreimal entschlüpft das Bild dem feurigen Berühren gleich leichten Nebeln, die am Hügel ziehen, ein Traum, den Titans Pferde rasch entführen. Schnell wend ich jetzt, der Tag fing an zu grauen, zu den Gefährten um. Verwundert fand ich hier ein neues großes Heer von Jünglingen und Frauen, des Elends Kinder, gleichgesinnt mit mir auf fremdem Strand sich anzubauen. Entschlossen strömten sie mit Hab und Gut herbei, bereit, durch welche Fluten es auch sei, sich meiner Führung zu vertrauen. Der Stern des Morgens stieg empor auf Idas hoher Wolkenspitze und leuchtete der Sonne wagend vor. Gesperrt hielt der Achaier jedes Tor und nirgends Hoffnung mehr, die väterlichen Sitze zu retten von der Feinde Flut. Ich weiche dem Geschick, die Schultern beugen sich unter meines Vaters Last, mit Mut raff ich mich auf, den Ida zu besteigen.